Ein Brett läuft am Benz vorbei und wird nass. Ich frag mich, ob ihr fetter Arsch in den Benz passt. Brasilianische Hüften, die Tür geht nach oben auf. Trau dich da kein. Keine Papiere, der Motor will zeigen, was Gas geben heißt. Hufen. Die Haube, sie brennt, das Metall geschmissen, sie fahren trotzdem weiter. Ausnahmezustand, Cruiser auf einem Rad. Horrorfahrt, hilf mir raus, Bruder, mach was. Mercedes, schlecht durch Gassen mit Blut am Reifen. Von Junkies, die fixen, die Lücken, die Straßen durchbrochene Pfeifen. Schwarzes Koks, immer was los. Die Koks war mein Onkel, wir reden von unten, wir boxen nicht tot. Meine Flows. Gehen in die Bank. Du, es gibt nur ein Poster, was soll mir dein Hack bei deinen Fängern an der Wand? Geisteskrank, volles Limit, gib ihm Brat. 50.000 Watt, bis ihm sein Trommel verblasst, richtig krass. Ah. Todespass, Boses ist im Fensterknatsch. Baba Yaga kreischt durch die Nacht, sie klingt abgefahren. Wenn ich hören will, muss fühlen, press die Kalasch in sein Hals. Olex dreht jetzt mal am Rad, slawische Seelen sind auf kalte Studie. Ungern eingefallen, weil meine Hand wäscht keine andere. Hör mal zu! Dreh mal ab und fick die Bank. Wenn die Boxen nicht mehr sprechen, dann spiel ich es übers Mic. Redest du am Handy über Kilos, ist vorbei. Eieieiei. Du hacke dich da Larry, check mein Drunken Master Style. Wenn die Boxen nicht mehr sprechen, dann spiel ich es übers Mic. Redest du am Handy über Kilos, ist vorbei. Eieieiei. Du hacke dich da Larry, check mein Drunken Master Style. Nachtleben, es riecht nach Regen. Erinnere mich an Purple Haze mit Blut auf Händen. Kalte Welten, Menschen, betoniert in Wänden. Ich spreche aus Bänden, weil ich mit der Straße doch so eng bin. Du kennst mich, ich bleib immer gerade. Rappen bis zum, das ist die hundertste Klasse. Demontiere Visagen. Flotte damals noch auf Parkplatz, schwindlig wie in Oase. Jeder Tag zählt, ich jag die Kasse. Wollen zu, wenn das Puffen, renne zu dem Takt. OL muss hassen, setz das X zu dem Ash. Mein Test, Boy, Boykottage. Und ja, wir wechseln die Etage, die Phase. Mutiere panisch, der Brat, der Rap zu mechanisch. Ich sagte doch, ich hol alles. Du bubbelst, denn du machst gar nichts. Vergleichbar mit kleinen Puppets. Der Papa bricht jetzt paar Nasen zur Seite, du darfst jetzt packen. Immer schön auf die Backen legen. Los, lass uns knacken, alle Puffen, keine meins Herz. Was für Blamagen. Wenn ich hören will, muss fühlen, presst die Kalasche in sein Hals. Olex dreht jetzt mal am Rad, slawische Seelen sind auf kalte Studie. Ungern eingefallen, weil meine Hand wäscht keine andere. Hör mal zu! Dreh mal ab und fick die Bank. Wenn die Boxen nicht mehr sprechen, dann spiel ich es übers Mic. Redest du am Handy über Kilos, ist vorbei. Eieieiei. Du hacke dich da Larry, check mein Drunken Master Style. Wenn die Boxen